also an ein Bad nehme. Man taucht tiefer und immer tiefer, bis die Besinnung schwindet. Solches Weib nicht sehen kann. Wie sie glüht, sie erinnert mich an eine Feuersbrust, die ich einst in sei mir willkommen, Wollust, an die Flamme des Hasses ausgekocht. In meinen Jugendtagen hab ich wohl, wenn ich eine Feind mein eigenes Schwert zu ziehen, ihm das Seinige aus der Hand gebunden und ihn damit niedergehauen. So will ich auch diese vernichten. Zwar der Blick freundlich und ihre Wangen lächeln wie Sonnenschein. In ihrem Herzen wohnt niemand als ihr Gott. Und wenn ich es vertraue,